Männer nicht, die jedes Leben auf diesem Planeten mit Walzen, Kanonen, Dynamit und Raketen. Ja. Die Sonne dreht nur noch für dich ihre Runden. Ein Tag hat genau 66 Stunden. Denn die Götter da oben müssen jetzt ziehen und die Eisjäger schaffen Schlauchboot entfliehen. All you need is love. All you need is love. Und dann bist du Sprengstoff. Ich baue dir ein Königreich mit deinem eigenen Kontinent. Die Welt wird eine Scheibe auf neuem Fundament. Ich baue dir ein Königreich, dein eigenes Paradies. Bin der Palast, der durch die Wolken schießt. Und eine Meer, das durch dein Zimmer fließt. All you need is love. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Vergiss doch Phantasia, deine Welt wird viel schöner. Ich stell die sieben Wunder in der Wüste Zimmer. Dein Vorgarten blüht jetzt in einem Vulkan. Aus seiner Lava forme ich dir neues Marzellan. Loch Ness wird zum Goldplatz, der Mond zur Oase. Aus dem Elfenbeinturm entsteht eine Vase. Ich köpfe die Berge und planiere die Gipfel, damit dein Blick vor mein Grund dich ins Unendliche richtet. All you need is love. All you need is love. Und dann bist du Sprengstoff. Ich baue dir ein Königreich mit deinem eigenen Kontinent. Die Welt wird eine Scheibe auf neuem Fundament. Ich baue dir ein Königreich, dein eigenes Paradies. Bin der Palast, der durch die Wolken schießt und eine Bär, das durch dein Zimmer fließt. All you need is love. Der Wahnsinn regiert. Der Wahnsinn regiert. Der Wahnsinn regiert. Leidenschaft wütet. Der Wahnsinn regiert. Größenwahn siegt. Der Wahnsinn regiert. Besessen ein Atom. Der Wahnsinn regiert. Die Liebe diktiert. Der Wahnsinn regiert. All you need is love. Ich baue dir ein Königreich mit deinem eigenen Kontinent. Die Welt wird eine Scheibe auf neuem Fundament. Ich baue dir ein Königreich, dein eigenes Paradies. Bin der Palast, der durch die Wolken schießt und eine Meer, das durch dein Zimmer fließt. All you need is love. All you need is love. London, New York und Berlin. Massentoren fahren wein. Anker reißen, Fäuste stehen. Luscht, weil die Freiheit ruft, fick das System. London, New York und Berlin. Fick das System. Massentoren fahren wein. Fick das System. Anker reißen. Bring das System. Lust, weil die Freiheit ruft. Bring das System. Ich kann nichts verspüren, nichts schmecken, nichts fühlen. Ratte zum Frühstück, Benzol zum Spülen. Ich muss dem Raum die Sinne versagen. Zerschlagen Fenster, will wieder atmen. Sende ne Botschaft mit Neuschwanztauben. Dem Frieden der Befreiung folgt Milliarden. Mauern brechen, Augen trennen. Blaulicht dreht, die Straße brennt. London, New York und Berlin. Bring das System. Massentoren fahren in Wien. Bring das System. den Gestalt mit Wut in den Augen. Ich springe hinein und zünde den Pyro. Jede Barrikade besetzt durch den Hero. Wir stürmen Paläste, befreien die Straße und gehen von Hütern des verlorenen Hasses. Mauern brechen, Augen trennen, Blaulicht brennt, die Straße brennt. London, New York und Berlin, bringt das, bringt das System. Massentoren fahren in Wien, bringt das, bringt das System. Die Freiheit ruft, bring das System. Von Nord nach Süd und von Ost nach West, die Welt vereint, David gegen Goliath. Hand in Hand Richtung Neuland gehen. Die Freiheit ruft, fängt das System! London, New York und Berlin, fängt das System! Massentoren fahren in Wien, fängt das System! Anker leisten, Fäuste stehen, fängt das System! Luscht, fallen die Freiheit ruft, fängt das System! Hamburg, Paris, Sao Paulo, Athen, fängt das System! Bring das System. Tokyo, Melbourne, Rio, Seoul. Bring das System. Beijing, Frankfurt oder Rom. Bring das System. süßes Ding, lass es erwachen. Es lacht dich an, ich spür dein Zucken. WhatsApp lässt deine Finger jucken. iOS oder Android, was ist die Muttersprache deines Stammes? Facebook, Google, YouPorn, Fatboy, die Eucharistie des kleinen Mannes. Musstest den Kurs, das Fenster zum Glück. Halt es fest, dein bestes Stück. Ich schick dir Liebe, die allerbeste Zeit. Doch schließ deine Augen, es ist mir zu weit. Denn die Zeiten sind vorbei. Nimm meine Hand und du bist befreit. Wir gehen jetzt auf eine Reise. Wir gehen up, up, line. Folge mir, wir sind nicht allein. Up, up, line. Die Welt hier draußen kann so wirklich sein. Up, up, line. Das Original mehr sein als Schein. Up, up, line. Die Welt hier draußen kann so wirklich sein. Das echte Leben, Gestank und Lärm. Du beantragst Asyl bei Instagram. Folgen, teilen, Nummern schieben. Schöne neue Welt, 24-7. Der Krieg bringt täglich neue Helden hervor. Flüstern dir täglich alle Trends in dein Ohr. Es sinkt dich in den Schlaf und ist nicht wahr. Du bist sicher, es gibt kein Leben danach. Doch die Zeiten sind vorbei. Nimm meine Hand und du bist befreit. Wir gehen jetzt auf eine Reise. Wir gehen up, up, line. Folge mir, wir sind nicht allein. Up, up, line. Die Welt hier draußen kann so wirklich sein. Up, up, line. Das Original mehr sein als Schein. Up, up, line. Die Welt hier draußen kann so wirklich sein. Die Realität hat ihren Netzwerkzugriff blockiert. Up, up, Sie surfen jetzt bis zum Ende ihres Lebens mit reduzierter Geschwindigkeit. Up, up, ihre Zukunft ist in diesem Format leider nicht verfügbar. Up, up, bitte wiederholen Sie Ihre Eingabe nicht. Up, up, folge mir, wir sind nicht allein. Up, up, line. Die Welt hier draußen kann so wirklich sein. Up, up, line. Das Original mehr sein als Schein. Up, up, line. Die Welt hier draußen kann so wirklich sein. Up, up, line. Bitte wiederholen Sie Ihre Eingabe nicht. Up, up, line. Bitte wiederholen Sie Ihre Eingabe nicht. Up, up, line. Die Welt hier draußen kann so wirklich sein. Tanz, tanz, tanz, tanz aus der Reihe. Und ich tanz. ein bisschen gebückt und seid ihr alle durchgedreht. Da wird die Asche von der Tanzfläche gefegt. Der Rest marschiert im Takt und nickt und tanzt nach der Pfeife der Republik. In Gleichrennzone mal bekannten Beat. 1, 2, 1, kick it! Tanz, tanz, tanz, tanz, tanz aus der Reihe. Doch ich tanz, tanz, tanz, tanz, tanz aus der Reihe. Tanz, tanz, tanz, tanz, tanz aus der Reihe. Und ich tanz, tanz, ja, und ich schreie. Wacht endlich auf und schreit es laut.

der Himmel weit, Tränen aus Stein. Wir stehen hier allein, allein. Es ist zu wahr, um schön zu sein. Sind die Peiniger des Lichts. Der Glaube halt, verstaubt und alt, wie ein Hilfeschrei aus längst vergangener Zeit. Zum Abgrund und zurück, Hoffnung beißt auf Granit, dein Kompass, der uns nur nach unten führt. Vergibt und abgeschminkt, das Leben heute zieht, schickt gegen uns Soldaten in den Krieg. An jeder Tür der gleiche Name, in jedem Fenster ein Gesicht. Blatt um Blatt fällt von der Wand, kein neues Land in Sicht. Die Sucht spiegelt verbrannte Augen, Wut und Schmerz. Die schwarzen Siegel am Horizont zeigen Höllenwert. Es ist zu wahr, um schön zu sein. Der Himmel weint, Tränen aus Stein. Wir stehen hier allein, allein. Es ist zu wahr, zu wahr, um schön zu sein. Schlacht!

die iPhones in den Sack und holt die Noten aus dem Keller. Wo bleibt das Koks mit dem Champagner? Geht das endlich schneller? Die Hintertür bleibt auf für die Kollegen aus dem Parlament. Wir werfen Perlen vor die Säue, bis die Hütte brennt. Ali, Dali, Texas, Party. Für eine Sauerei, da bleiben sicher Narben. Regelt das für mich diskret, ich muss zum Kindergarten. Und vergiss nicht den Abteilungsleiter, Hähnchen auf dem Klo. Bis Montag ist hier aufgeräumt, wir sehen uns im Büro. Halligalli, Drecks und Party. Frisierte Zombies hämmern mir Hitze in die Stirn. dir, bis du vergehst. Kein bisschen Glück ohne Preis. Besorgst dir dreckig, laut und heiß. Es schließt dich in seinen Arm. Es gibt dir alles, was du willst. Es küsst dich mitten ins Gesicht. Schenkt dir alles ohne Pflicht. Nichts bleibt, nichts bleibt, nichts bleibt gleich. Immer neu, immer neu, immer anders. Es dreht und wendet sich und nimmt dich mit. Das Leben beißt, das Leben küsst. Ein Wolf ins Saftfeld, ein Pianist. Hör die Melodie und halt den Schritt. Das Leben schenkt uns diesen Höllenritt. Das Leben schenkt uns diesen Höllenritt. Und fluchst, du ertrinkst in der Flut. Du bist das Glück in Person. Bekommst fürs Nichts so den Lohn. Trinkst aus dem goldenen Fluss. Alles kann und nichts muss. Nichts bleibt, nichts bleibt, nichts bleibt gleich. Immer neu, immer neu, immer anders. Du drehst und wendest dich. Es reißt dich mit. Das Leben beißt. Das Leben küsst. Ein Wolf in Saftfeld. Das Leben schenkt uns diesen Höllenritt. Das Leben schenkt uns diesen Höllenritt. Wir marschieren vereint, wir rennen ins Verderben. digital. Ich lese was, was du nicht willst, doch du hast keine Wahl. Du schüttest mir dein Herz aus und ich geh damit hausieren. Ich weiß alles über dich, du brauchst dich gar nicht zu genieren. Ich weiß, was dir auf der Seele brennt und über was du lachst. Was dir Tränen in die Augen treibt, Befriedigung verschafft. Was du fürchtest, was du willst, was dich gesund macht und was krank. Jedes schmutzige Geheimnis halt ich fest in meiner Hand. Du bist ein Teil von mir, ich bin ein Teil von dir. Big, big brother, ich sehe dich. Big, big brother, du entkommst mir nicht. Big, big brother, ohne mich bist du verloren. Ewige Treue hab ich dir geschworen. Verspreche große Freiheit und schenk dir die Sklaverei. Ein Gefangener des Fortschritts, ein Zerschöpfer, jetzt Lakai. Kann dich steuern, kann dich führen, ich kann dich manipulieren. Wenn ich will, mit deinem Klick dein ganzes Leben ruinieren. Schneide meinen Kopf ab und wie Hitler ring ich zwei. Copy-Paste macht unermüdlich. Digitaler Frankenstein.